in deine Augen. Doch was du da erzählst, das kann ich nicht glauben. Du schaust mich an und sagst, dann magst du mich. Ich kann das nicht verstehen und spuck dir ins Gesicht. Aber es geht lügen, blödes Gelaber. Lüg mich nicht an, ich bin nicht dein Vater. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön bist du nun auch wieder nicht. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Denk, was du willst, es kümmert dich nicht. Du bist so überzeugt von dir. Mach, was du willst, aber nicht mit mir. Komm mir nicht mit irgendwelchen Mist. Es ist nun einmal, wie es ist. Nur das, was du tust, kann ich nicht verstehen. Trotzdem wirst du mich nicht weinen sehen. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön bist du nun auch wieder nicht. Es ist jeden Tag, es beschissen wie immer. Ich schau dich an, schau in deine Augen. Doch was du da siehst, das kann ich nicht glauben. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Denk, was du willst, es kümmert mich nicht. Du bist so überzeugt von dir. Mach, was du willst, aber nicht mit mir. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön bist du nun auch wieder nicht. So schön